kleiner Mensch? Was treibst du dich zur dunklen Stunde hier herum? Belauerst, was andere tun? Ich hab hier ein Geschäft. Was kümmert's dich? Lass mich in Ruhe! Aus dem Haus. Bist eine von den Mägden dieses Hauses? Ja, ich diene hier im Haus. Du aber hast hier nichts zu schaffen. Thank you. Thank you. beschmutzt, erniedrigt. Verstehst du's, Bruder? Ich habe alles, was ich war, in dir ein bisschen. Seht an diese Leib, er an.